die gleichen Vögel, derselbe Himmel, dieselbe Straße, die gleichen Leute, aber heute ist alles anders. Das gleiche Leben, derselbe Fluss, dieselbe Hand, derselbe Gruß, die gleichen Leute, aber heute ist alles anders. Was anderes will ich dir nicht geben. Ich will nur da sein und vertrauen, dass wir die eigenen Wege finden, an unserem eigenen Leben. Ist wie Honig, lieb dich herzlich, alles möglich. Vertrage, ob ich überhaupt noch lebe, wer ich bin und was ich gebe. Ich hör mir zu. Oh, stehen, so klein Verdacht. Auf diesem Schiff, dem weißen Schiff, das fuhr hinaus zum Horizont. Nur dieses Schiff war da, da war keiner. Und was soll's, es muss nicht jeder hier verstehen. Doch jeder hat's schon mal gesehen. Aber erinnern möchten wir uns nicht an solche Tage, denn die Sicht der Dinge ändert sich und bringt mich dahin, wo ich von allein nicht hingegangen wär. Es fällt mir schwer, doch wir raffen uns auf. Immer wieder erfinden wir Möglichkeiten oder Liebe. Gefahr ist einfach da und weglaufen geht nicht, das ist mir klar. Liebe will nicht, Liebe kämpft nicht, Liebe wird nicht, Liebe ist. Woher wir kommen, wohin wir gehen, der lange Weg, der vor uns liegt, mit Schritt für Schritt ins Paradies. Das Schicksal und die Angst kommt über Nacht. Ich bin traurig und gerade hab ich noch gelacht und an so was Schönes gedacht. Auch die Sehnsucht. Kann. Warum soll ich das lassen, was ich doch nicht lassen kann? Mit dir ist alles anders, mit mir ist alles neu. Ich geh mit dir wohin.